So, jetzt gehe ich auf die Startseite von Facebook. Da muss man sich dann erstmal anmelden mit der E-Mail-Adresse und einem Passwort. So. Sina ist 24 und Studentin in Leipzig. Wie jeden Tag besucht sie die Seite von Facebook, einem sozialen Netzwerk im Internet. Dann öffnet sich jetzt hier eine Startseite. Da kann ich gucken, was alle Menschen, mit denen ich befreundet bin im Facebook, was die gerade machen. Das heißt, die geben so Statusmeldungen ab. Die Petra hat eine Wohnung gefunden zum Beispiel, freut sich drüber. Sie schreibt einen kleinen Kommentar, beglückwünscht die Freundin zur neuen Wohnung und fragt, wo sie hingezogen ist. Ein paar Zeilen nur. Sina ist eine von rund 3 Millionen Deutschen, die sich bei Facebook registriert haben. Weltweit sind es etwa 250 Millionen. Jan-Hinrik Schmidt erforscht digitale interaktive Netzwerke am Hans-Bredow-Institut in Hamburg. Seit einigen Jahren gibt es im Internet Angebote, Plattformen, die auch als Netzwerkplattformen bezeichnet werden, wo Nutzer sich selber sozusagen präsentieren, indem sie ein Profil anlegen. Das ist dann eine Seite, wo bestimmte Informationen über eine Person abgefragt werden. Name, Geschlecht, aber auch vielleicht sowas wie Interessen, Hobbys oder berufliche Kompetenzen. Mit diesen Profilen stellen die Nutzer dar, wie sie sich selber sehen und wie sie von anderen gesehen werden wollen. Sport, Kultur, Reisen spielen eine große Rolle. Dazu werden in einer Liste alle Kontakte des Users angezeigt, mit denen er sich auf der Plattform angefreundet hat. Ich selber registriere mich auf einer Plattform und suche dann zum Beispiel nach Kollegen oder nach alten Schulfreunden. Und wenn die ebenfalls auf dieser Plattform registriert sind, kann ich sagen, okay, ich möchte Person XY zu meinen Freunden oder Kontakten hinzufügen. Nach Studien von Jan-Hinrik Schmidt hat jeder Nutzer im Durchschnitt 130 Freunde. Dabei geht es um Beziehungsmanagement. Jeder Nutzer kann sehen, wer zu den Kontakten zählt. Sina erklärt, warum auch sie über 100 Facebook-Freunde hat. Das sind alles Freunde, die ich vorher schon kannte. Das sind Leute, die ich von der Schule her kenne. Das heißt, man hat das nochmal reaktiviert, so die Verbindung, die man nicht mehr hatte. E-Mail-Adressen stimmen nicht mehr, wenn man vor 6 Jahren Abitur gemacht hat. Das sind Leute, die ich aus der Uni kenne, Leute, die ich aus Praktika kenne. Also vor allem Leute, die man schnell findet, weil man einfach ihren Namen eingibt, Vor- und Zunahme. Und von denen man dann nicht die E-Mail-Adresse braucht. Über die sogenannten Statusmeldungen kann sie verfolgen, was ihr digitaler Freundes- und Bekanntenkreis gerade so macht. Eine neue Wohnung, ein neuer Job oder nur ein spontaner Gedanke. All das kann sie mitlesen, ohne direkt mit ihren Bekannten zu kommunizieren. Bei Bedarf kann sie sie ohne großen Aufwand kontaktieren. Ein Vorteil findet sie. Genau, also man hat halt immer das Gefühl, okay, ich sehe die Leute jetzt vielleicht auch gerade nicht, aber ich weiß trotzdem, was die machen. Neben dieser Plattform aus den USA gibt es noch zahlreiche weitere soziale Netzwerke. In Deutschland sind vor allem die Angebote der VZ-Gruppe populär. Dazu zählen Schüler-VZ, Studi-VZ und Mein-VZ. VZ steht in diesem Fall für Verzeichnis. Weitere Seiten heißen Wer kennt wen oder Lokalisten.de. Die Mitgliederzahlen schwanken zwischen rund 13 Millionen der VZ-Gruppe und 2,8 Millionen der Lokalisten. Besonders interessant sind diese Netzwerke für unter 30-Jährige. Laut ARD-ZDF-Online-Studie sind rund 75% dieser Altersgruppe Mitglied bei mindestens einem Netzwerk. Auffällig bei den deutschen Angeboten ist, dass sie alle zu großen Medienkonzernen gehören. Für sie sind die privaten Daten der meist jungen Zielgruppe attraktiv, unter anderem für personalisierte Werbung. Auch Sina achtet deshalb darauf, sehr sparsam mit ihren Angaben umzugehen. Soziale Netzwerke im Internet sind aber nicht nur für den privaten Austausch bestimmt. Auf der Plattform Xing geht es in erster Linie um geschäftliche Kontakte. 8 Millionen Mitglieder hat Xing weltweit, davon etwa die Hälfte im deutschsprachigen Raum. Ähnlich wie die sozialen Netzwerke funktioniert auch Xing über Profile mit Angaben zu Firma und Beruf. Auch Martin Müller ist dabei, seit 6 Jahren schon. Es geht sowohl um Jobs als auch um Aufträge. Das hängt natürlich erstmal davon ab, was der Mensch will, der sich bei Xing anmeldet. Der eine sucht natürlich einen Job, der stellt dann auch rein, ich bin arbeitssuchend, das ist ein Status, oder er schreibt rein, ich suche neue Herausforderungen, damit eben, wenn ein Headhunter oder ein Personalvermittler nach einer Branche in einer Postleitzahl oder in einer Stadt sucht, eben diese Person findet. Der selbstständige Finanzmakler hat mittlerweile über 7000 Kontakte gesammelt. Sie sind geordnet nach Branchen und Städten. Dazu vermerkt er noch, wie gut er eine Person kennt. Das Netzwerk nutzt er, um sich mit anderen auszutauschen oder um Aufträge zu vergeben. Oder vielleicht noch ein besseres Beispiel, ich brauchte Visitenkarten und habe die Leute gesucht, die in Köln Visitenkarten bieten, habe dann 15 Anfragen verschickt und das erste Angebot kam nach 5 Minuten, das letzte kam nach 3 Wochen. Allerdings sagt auch er, dass kein Netzwerk den persönlichen Kontakt ersetzen kann. Natürlich ist man nie davor gefeit, dass es ein Blender ist, die gibt es überall. Aber wichtig, denke ich, ist schon, dass man nicht über Xing Aufträge vergibt, sondern dass man sich vielleicht über Xing die richtigen Kontakte sucht, um sie dann eben, wenn es denn passt, persönlich zu treffen und dann eine Geschäftsbeziehung aufzubauen. In größeren Städten gibt es daher regelmäßig Stammtische oder Branchentreffen von Xing. Online-Kontakte sollen so ins reale Leben übertragen werden und andersherum. Eine dritte Variante ist die Plattform Twitter, die ebenfalls aus den USA kommt. Übersetzt heißt das so viel wie Gezwitscher. Die Informationen kommen in kleinen Häppchen ins Netz. Die Mitteilungen haben nur 140 Zeichen, kürzer als eine SMS. Henrik Zörner ist Pressesprecher des Deutschen Journalistenverbandes. Er kennt die Seite und vergleicht sie gern mit einer Pinnwand, an der jeder seine kurzen Notizen hinterlassen kann. Sie können im Grunde genommen alles Mögliche erzählen, Dinge aus Ihrem privaten Bereich, Grüße übermitteln, mitteilen, wie es Ihnen gerade geht, aber vielleicht auch auf ein wichtiges, möglicherweise sogar politisch wichtiges Ereignis hinweisen. Der Unterschied zur SMS ist nun mal der, dass die SMS von einem empfangen wird. Twitter hingegen kann von ganz vielen Menschen gelesen werden. Die Plattform ist für ihn ein guter Hinweisgeber auf Themen, die aktuell wichtig sind, wie zum Beispiel bei den Protesten im Iran. Allerdings habe das nichts mit Journalismus zu tun. Niemand könne wissen, ob die Informationen der Wahrheit entsprechen. Ja, diese Gefahr ist natürlich ganz groß, dass da persönliches, privates, eigene Meinung und Fakten so miteinander verwoben werden, dass der User überhaupt nicht mehr sehen kann, was stimmt denn jetzt eigentlich, auf was kann ich mich eigentlich verlassen. Henrik Zörner gibt allerdings auch zu bedenken, dass die klassischen Massenmedien ihr Monopol auf Informations- und Meinungsbildung verloren hätten und nun ihren Weg ins Web 2.0 finden müssten. Ob Facebook, StudiVZ, Xing oder Twitter, für Medienforscher Jan-Hendrik Schmidt sind das Namen, die man sich merken sollte, weil sie das Geschehen im Internet auch weiterhin prägen werden. Also ich glaube nicht, dass das überschätzt ist. Ich glaube, wenn wir gerade die Daten, die wir aus unserer repräsentativen Befragung herausgefunden haben, dass also solche Plattformen für etwa 3/4 der 12- bis 24-Jährigen zum Alltag gehören und auch im buchstäblichen Sinne täglich genutzt werden, allein das zeigt schon, dass hier also es nicht um einen Hype geht oder um irgendwas, was so ein Nischenphänomen ist, sondern wir haben es hier mit einer Art der Kommunikation zu tun, die wirklich fest im Alltag von zumindest den jungen und jugendlichen Nutzern verankert ist.